Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ich bin Nathan, ihr könnt eure Vornamen nennen, wenn ihr wollt. Ich bin Josh. Ich bin Janis. Ja, herzlich willkommen ihr zwei. Ja, ihr führt eine Diskussion, ich moderiere ein bisschen. Was ist unser Thema? Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Vorstellungskraft. Und wie ich das gehört habe, ein bisschen spezieller sogar noch? Ja, es geht darum, ob man sich Unendlichkeit oder das nicht vorstellen kann. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, wer von euch will anfangen? Einmal kurz so einen groben Abriss, wo ihr jeweils steht. Womit wir starten. Was ist eure Meinung dazu? Also der Kern der ganzen Geschichte ist im Endeffekt, was ich glaube, dass ich mir, oder ich habe es zumindest geglaubt, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, dass ich mir die Abwesenheit von allem vorstellen kann. Also das Nichts. Du glaubst, du kannst dir nichts vorstellen, sozusagen, genau. Und du entsprechend dann wahrscheinlich? Ich glaube nicht, dass man das machen kann, weil sobald man sich... Ja, okay, das wäre ja schon die... Ja, fang an. Ja, los hier. Ja, okay. Ja, weil sobald man sich ja anfängt, etwas vorzustellen, ist es nicht mehr nichts. Und dann kannst du es nicht mehr vorstellen. Weil sobald du dir das Nichts vorstellst, ist ja allgemein eine Vorstellung schon in dem Nichts drin. Ja. Direkt meine Nachfrage, ist deine Behauptung dann, dass man sich nichts... Oh Gott. Dass man sich nicht nichts vorstellen kann? Oder dass man sich das Nichts nicht vorstellen kann? Dass man sich nicht nichts vorstellen oder das Nichts nicht vorstellen kann. Beides. Ja, genau das Gleiche. Ja. Ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, was man definiert als nicht. Also wo man so ein bisschen die Grenzen des Sehens und Wissens eigentlich. Glaube ich auch. Puh. Okay, dann so ganz grob. Ich sitze da, ich möchte versuchen, mir nichts vorzustellen. Was passiert da? Wie ist deine Vorstellung, wie es klappen könnte? Ja, also... Wenn man sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, das Weltall vorstellt, also den, aber dabei nur den Raum außerhalb der Atmosphäre, sagen wir mal. Also man kann davon ausgehen, dass dann da sehr, sehr wenige Atome sind, zum Beispiel. Oder das sind Atome, die man nicht, sagen wir mal, kaum oder gar nicht wahrnehmen kann, also nicht sehen kann. Ich nehme mal ein paar Atome sind da immer noch, ich kenne mich nicht so genau aus, ein paar Moleküle oder sowas. Aber das ist im Endeffekt, was man sagen kann. Also man kann sagen, auf der einen Seite gibt es Materie, die eben aus diesen ganzen Gegenständen hier gebildet ist. Und auf der anderen Seite gibt es, dass diese Materien nicht mehr vorhanden sind, also dass sie weg sind. Und wenn man sagt, okay, ich kann einerseits, denken wir natürlich sehr viel in Gegenständen, also in Materien, aber dann kann man sich andererseits auch die Frage stellen, kann ich mir nicht auch vorstellen, dass keine Materie da ist? So, dass dann die Abwesenheit von der Materie, und das ist dann im Endeffekt, was ich als nichts bezeichnen würde. Also die Abwesenheit der Wahrnehmung von jeglicher Materie. Die Vorstellung der Abwesenheit. Wie würde die aussehen? Ja. Und da würde ich sagen. Da fängt es nämlich an. Genau, da fängt es dann an mit Schwarz. So, und Schwarz ist Schwarz nicht? Weiß ich nicht. Weil, also wenn man nicht sieht zum Beispiel, ich würde mal sagen, also man braucht ja im Endeffekt Licht, um die Materie wahrzunehmen. Ich würde sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Abwesenheit von etwas und dem Nicht-Dasein von etwas. Also auf eine Art. Mhm. Dass du auf eine Art, wenn du deine Augen zumachst, wenn du sie richtig zumachen könntest und wirklich kein Licht mehr durch deine Augen scheinen würde oder keine Partikel, dann würden zwar keine Lichtpartikel mehr da sein, aber es wäre ja immer noch eine Anwesenheit von dir selber. Es wäre eine Anwesenheit von mir selbst. Genau. Ja. Deswegen kann man sich das nicht vorstellen, würde ich sagen. Okay. Weil es sozusagen außerhalb der Möglichkeit der Wahrnehmung ist. Ja. Weil die Wahrnehmung immer fußt, dass etwas... Dass du da bist. Aber da würde ich mal hacken. Es ist, ist quasi, wenn ich echt da bin und ich stelle mir etwas vor, bin dann ich automatisch Inhalt der Vorstellung? Weil das scheint mir dann die Annahme zu sein. Also klar, ich kann mir... Weil du, wenn du dir versuchst, das vorzustellen... Ja. Also dein Gehirn versucht sich immer etwas auf der Basis von etwas, was da ist, vorzustellen. Und wenn man sich nichts vorstellt, dann stellt man sich auch das auf der Basis davon vor, wie es ist, zum Beispiel die Augen zuzuhaben, schwarz. Oder zum Beispiel taub zu sein, kein Geräusch. Aber es ist immer noch eine Vorstellung davon, wie es ist, nicht also etwas nicht zu hören oder etwas nicht zu sehen. Ja. Okay. Also immer noch deine Vorstellung basiert auf deine Sinneswahrnehmung von etwas in der Hinsicht. Okay, aber das scheint mir ein anderer Punkt zu sein. Also ich hätte, okay. Der erste Punkt klang für mich so von wegen, dass automatisch das Subjekt selber sozusagen Inhalt der Vorstellung wird. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, klang für mich eher so danach, also unser Gehirn ist einfach so aufgebaut, dass wenn wir uns was vorstellen, greifen wir immer auf irgendwas zurück, auf eine Erfahrung oder so. Ja. Und dann kommt immer irgendein Inhalt dabei raus. Aber dann bist du ja irgendwie auch immer dabei präsent. Es ist so ein bisschen der Rahmen der Existenz, in der wir uns befinden. Also für einen Menschen ist sowas wie Unendlichkeit oder nichts, das sind einfach Begriffe, die für einen Menschen nicht bestehen. Im Endeffekt. Also es sind Begriffe, die bestehen, aber in der Wahrnehmung oder im wirklichen Verständnis bestehen sie nicht. Also so wie man ja auch nicht erklären kann, dass es einen Anfang gegeben haben muss für die Welt. So. Also, ja, oder wie man nicht erkennt, wie man keine Grenze erkennen kann im Raum, dass man sagt, das Universum ist unendlich, aber irgendwo erkennt man nur die Grenze nicht. Also es scheint einfach für Menschen, die Menschen scheinen einfach limitiert zu sein in ihrer Wahrnehmung davon, was möglich ist. Und sowas wie Nichts und Unendlichkeit fällt einfach da raus. Okay. Weil es einfach, Das ist auch relativ von der Wahrnehmung. Deswegen, das, was ich als Nichts bezeichne, wäre dann in dem Moment im Rahmen des menschlich Möglichen. Und das ist sozusagen die Vorstellung der Abwesenheit von allem. Also wenn man sich vorstellen würde, irgendwo im Weltall zu sein und alle Sterne, alles, was man irgendwie aufnehmen könnte, wegnimmt und das als Nichts nimmt, dann könnte man, wobei ich sogar finde, dass das schwierig ist, sich vorzustellen. Sogar das ist schwierig, sich vorzustellen. Wie ist das aber denn, es ist möglich. Wie ist das denn beispielsweise, wir reden jetzt gerade also, so weit, eher so von bildlicher Vorstellungskraft, soweit ich das mitbekommen habe. Also wenn du versuchst, den Weltraum vorzustellen, dann kommt Schwarz dabei raus, das ist ja quasi eine visuelle... Vor allem bei der Abwesenheit von... Ja. Interessant, interessant wäre ja auch, versuchen sich vorzustellen, wie es ist, als Geburtsblinder zu existieren. Also ich allein diese Vorstellung, dass jemand von noch nie geguckt hat, noch nie geschaut hat, der hat ja irgendwie auch eine Vorstellung von etwas, hat er eine Vorstellung von etwas Visuellem. Vielleicht hat er, oder vielleicht sind solche Menschen die einzigen Menschen, die sich rein theoretisch davon eine Vorstellung machen können, wie es ist, wirklich nicht zu sehen. Aber wie ist das denn beispielsweise bei Hören oder so? Ist das bei Hören genauso? Also kann ich mir vorstellen, nichts zu hören? Kann ich mir Stille vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich finde, man kann Stille auf eine gewisse Art und Weise schon auf jeden Fall auch erfahren. Ja. Und ich glaube, Leute, die zum Beispiel taub sind, erfahren auf eine gewisse Art und Weise auch Stille. Also natürlich nimmt man sich selbst noch wahr. Aber ja, ich meine, ab dem Punkt, ab dem man keine Sinneswahrnehmungen mehr hat, sollte es eigentlich für einen nichts sein. Mhm. Aber ab dem Punkt, wo du keine Sinneswahrnehmungen mehr hast, bist du dann tot? Ja gut, also es ist für einen Menschen, es passiert für einen Menschen nicht. So. Ich meine, du kannst das theoretisch zusammensuchen. Also ich meine, es gibt Leute, die sind taub, es gibt Leute, die sind blind, es gibt Leute, die haben keinen Geruchssinn. Ja. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die keinen Tastsinn haben im klassischen Sinne. Aber kann sich ein blinder Mensch, der kann sich ja auch nicht vorstellen, oder ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal annehmen, dass er sich nicht vorstellen kann, wie es ist, etwas zu sehen, wenn er noch nie etwas gesehen hat. Und insofern fehlt ihm quasi die andere Seite, die uns fehlt. Ihm fehlt die Vorstellung, etwas zu sehen, um dann wiederum sich das nicht vorstellen zu können. Und uns fehlt die Vorstellung, nicht sehen zu können, um uns dann wiederum das vorstellen zu können. Wenn das Sinn ergeben hat. Also der erste Teil hat schon noch Sinn ergeben. Den zweiten habe ich nicht mehr so ganz. Und da hast du so ein bisschen... Ja, das kommt drauf. Also dann sind wir quasi in dem gefangen, was wir kennen. So. Ja. Ja. Ja, aber, genau. Aber wenn der Blinde dann im Nichts gefangen ist, dann... wäre das ja möglich. Aber es ist ja nicht, nicht präsent. Es ist ja nicht da. Das ist ja das Problem daran. Nicht zu schauen ist ja nicht für den Blinden da, in der Hinsicht, dass er für den Geburtsblinden da, insofern, dass er... Ja, also nicht zu schauen ist ja für den Blinden nicht in der Hinsicht da, dass ich habe meinen Punkt vergessen. Ach, Lampenfieber! Nein, keine Ahnung. Ist der Punkt quasi, dass Blinder dann sozusagen sich das nicht greifen kann, also da seine Aufmerksamkeit sozusagen nicht darauf lenken kann, weil es keinen Vergleich hat? Oder nee, sowas? Also ja. Ein Geschmack, ja, den du noch nie geschmeckt hast, ja, kannst du nicht vermissen, weil du nicht weißt, was er ist, dass ja. er existiert. Naja, wenn die genau anderen Leute davon erzählen, schauen. Dann kannst du ihn schon vermissen. Aber kannst ja, du dir vorstellen? Aber weil du, ist gut, für uns du kannst ihn dir nicht vorstellen. Ja, und insofern, ich glaube, das ist so ein bisschen... Das sagt Hume zumindest. So zumindest. Also ich glaube, ja, die Analogie ja. dahinter. Aber... Ja, ja, aber das ist ja trotzdem, das ist ja etwas, was ich noch nie geschmeckt habe. Also es geht ja, beim Blinden ist ja eigentlich die Frage, kann er sich das vorstellen, was er die ganze Zeit hat? Nicht das, was er noch nie wahrgenommen hat. Also die Frage ist natürlich, ob der Blinde sich etwas vorstellen kann. Etwas der Blinde, sein. Genau, der Blinde, also der Blinde kann sich nichts vorstellen. Er kann sich bestimmt vorstellen, also er fühlt sich ja selber die ganze Zeit und er lebt ja in der Welt. Also er weiß, wie es ist, er selber zu sein. Aber die konkrete Vorstellung von dem Kontrast von, wie er nicht schauen kann und jemand, der schauen kann, kann er sich nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist das, was ihm fehlt, um wiederum diese Frage des Nichts, okay. des Teilweise zu erfahren. Das heißt, also für mich klingt das so, als wäre es sozusagen, wir brauchen immer einen Kontrast, um uns Dinge vorzustellen, so mehr oder weniger. Wir versuchen die Grundlage, sozusagen, also die Grundlage, wir ja. sehen, egal was wir tun, wir stellen uns immer vor, etwas zu sehen, sozusagen. Ja. Weil wir die Erfahrung nicht kennen, nichts zu sehen. Wir bräuchten aber diese Abgrenzung, um uns erfolgreich nichts vorzustellen. Und der Blinde hat die andere Seite, der kennt nur nichts sehen, aber er hat eben nicht die Erfahrung, etwas zu sehen und kann es deshalb auch nicht abgrenzen. Ja. Das heißt, du brauchst immer diese Abgrenzung zwischen zwei Dingen, um dir eins von beiden erfolgreich vorstellen zu können. Ist das so ungefähr der Punkt? Ja, ich glaube so ungefähr. Aber ich verstehe nicht ganz, warum man sich nicht, wenn man sich vorstellen kann, etwas zu sehen, warum man sich dann nicht auch vorstellen kann, auf Grundlage dessen nichts zu sehen. Also einfach nur schwarz. Ich meine, das denke ich schon, dass ich mir das vorstellen kann. Das ist möglich, ja. Aber ist halt die Frage, ob der Blinde... Wie sehr das Nichts ist, ist vor allem die Frage. Ja. Ich würde mal, also ich glaube nämlich, es ist vielversprechend. Vor allem auch die Frage, ob der Blinde überhaupt schwarz sieht, wie du schwarz siehst. Weil du tust es aktiv. Ja. Du machst deine Augen zu und du denkst, ich sehe schwarz. Aber der Blinde, der hat von... Ja, also wenn alles Licht der kennt weg nichts ist. Anderes. Der kennt nichts anderes. Nee. Aber der denkt nicht mal darüber nach, dass er schwarz sieht, weil es nicht in seiner Empfindungsgabe ist. Aber wenn alles Licht weg ist, dann muss ich ja nicht drüber nachdenken, schwarz zu sehen. Aber du denkst ja in dem Moment drüber nach. Sobald du deine Augen schließt, wenn ich die Augen schließe und nur wahrnehme. Ja, genau. Das nur meine, aber das ist ja deine Wahrnehmung, Augen sehen. Aber meine Augen sehen nicht. Aber hat der Blinde die gleiche Wahrnehmung von deinen Augen? Also du meinst, ob ein Blinder die gleiche Wahrnehmung hat wie ein Mensch, der kein Licht hat über seine Augen? Ich weiß es nicht. Okay, aber anscheinend haben wir uns da jetzt wegbewegt. Also du sagst, okay, der Blinde kann dann sich nicht vorstellen, nicht zu sehen, weil er das nicht kennt. Aber jetzt ist ja der interessante Punkt. Angenommen, ich kann nicht sehen. So, also, nee. Angenommen, ich bin nicht blind, aber es ist möglich, dass ich in einem Zustand bin, in dem ich gerade nichts sehe. Das war, glaube ich, das Licht. Das Licht ist weg. Das Licht ist weg. Also du machst irgendwie... Ich bin nicht blind. Du machst irgendwas auf deine Augen. Ja, irgendwie schaffst du es einfach. Im Dunkeln. Also quasi, ich als Sehender, kann ich in eine Situation kommen, wo ich nichts sehe. Das scheint... Es klang so, als wäre bei dir so, ja, kann ich vielleicht. Und das wäre dann halt diese Vorstellung schwarz oder irgendwas. Ja. Ist das für dich okay? Also ist das für dich ein Szenario, wo ich nichts sehe oder sehe ich da immer noch? Weil wahrscheinlich. Also ich glaube, dass man auf die gleiche Art dann vermutlich etwas... Also es ist nicht die gleiche Art, aber du siehst nichts auf eine Art, aber vielleicht nochmal auf eine andere Art als jemand, der von Geburt an blind war. Das war das Einzige, was ich... Aber ich glaube schon, dass man dann auch... Vor allem kommt natürlich auf die Länge an, so wie lang... wenn es dann nichts auf deinen Augen siehst. Aber es ist trotzdem so, dass zum Beispiel du bewegst dich durch den Raum und all deine Sinneswahrnehmungen sind ja dann trotzdem noch mit den Formen, die du mal gesehen hast, auch verknüpft. Deine Vorstellung ist gebildet durch das, was du wahrgenommen hast. Ja. Und es ist ein bisschen die Frage, ob du deine Vorstellung quasi davon trennen kannst, was du wahrgenommen hast. Ja. Wenn du deine Vorstellung quasi von den Formen trennen kannst, dann kannst du vielleicht eher dir nichts auch vorstellen. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ob aber das Teil des Menschen ist, dass er... Wobei ich schon sagen muss, dass die Vorstellung ja schon gewisse Räume zumindest der Dreidimensionalität oder der Naturwissenschaft verlassen kann. Vielleicht nicht unbedingt der Dreidimensionalität. Weiß ich nicht so genau. Aber eigentlich nicht wirklich. Ne? Vielleicht ein bisschen, aber ich glaube... Aber es, ich meine, man könnte ja, kann man auch den Raum nicht so richtig verlassen. Wenn man Gedankenexperimente zu Hilfe nimmt, man könnte irgendwie so sagen, wie, keine Ahnung, du bist eingeschlafen und dann wachst du irgendwo auf und es ist einfach komplett schwarz. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Du hast keinen Grund zumindest anzunehmen, dass du einen Erfahrungsschatz hast, auf den du zurückgreifen kannst. Also für die konkrete Umgebung natürlich, für dein Leben natürlich schon. Okay. So. Wäre sowas eine Möglichkeit, weil, also. Aber was ist denn die Grundlage deines Denkens? Ja. Wie erklärst du dir dann die Welt? Was ist in deinem Kopf? Aber ist das notwendig? Wenn du in einem Raum bist. Also wahrscheinlich kannst du dir nicht viel erklären in dem Moment. Aber irgendwie ja schon. Also wenn du in einem Raum bist, ja da. Wenn du in einem Raum bist und das ist einfach ein schwarzer, rechteckiger Raum mit Betonwänden. Whatever. Und du kannst nicht mal sehen, dass es rechteckig ist. Ja, nee, du kannst nicht mal sehen, dass es rechteckig ist. Du bist einfach mitten in dem Raum und dann fängst du an, dich zu bewegen. Du kannst auch schwerelos und unendlich groß sein. Du kannst dich nicht mal bewegen. Du bist einfach schwerelos in dem Raum. Ja, schwerelos. Mit deinem... Aber unendlich groß. Aber solange du noch einen Körper hast, na, das ist wie im Weltall. Das ist das Weltall-Ding. Ne? Ey, da ist Welt... nicht, also. Das ist nicht unendlich. Moment mal. Das, was wir kennen. Nein. Man muss ja gar nicht unendlich groß sein. Es darf ja nur keine Wechselwirkung mit deinem Körper geben. Genau. Also das aber solange du noch einen Körper hast, hast du auch immer noch eine gewisse Art von Form und auch eine Grund. Da geht es eben um Wahrnehmung. So. Ja. Solange du deinen Körper noch wahrnehmen kannst, der eine gewisse Form hat, hast du vermutlich auch eine gewisse Annehmung davon, was Dreidimensionalität, was Raum ist, wie die Gesetze sind. Ab diesem Punkt ist nichts schon wieder entfernt von dir. Okay, aber könnte ich mir auf visueller Hinsicht nichts vorstellen? Also sozusagen begrenztes Nichts, kann ich mir visuelles Nichts vorstellen? Wegen Stille kann ich mir nicht sehen vorstellen? Du kannst dir die Abwesenheit von Geräusche, du kannst dir die Abwesenheit von Nichts. Die Abwesenheit von Körper vielleicht. Ja weil das weil wenn ich genug mir von diesen Dingen vorstellen kann, dann kann ich mir wahrscheinlich auch die Gesamtheit dieser Dinge vorstellen. Oder zumindest wäre das dann eine interessante Frage, ob das geht. Oder nicht. Ja, vor allem die Vorstellung, die du davon hast, ist das wirkliche Nichts. So, du kannst, ich habe ja schon das Gefühl, ich kann mir was vorstellen. Aber ist das wirklich die Abwesenheit von allem? Ich frage mich vor allem, wenn du in dem Moment bist, wo du etwas nicht wahrnimmst, kannst du dich daran erinnern. Weil du eine Information abspeichern musst, die nicht da ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was ich meinte mit dem Blinden. Weil der Blinde quasi, er sieht ja einfach nichts. Also es ist nicht mal irgendwie ein Gedanken, den er dazu abspeichert. Also es ist ja nicht irgendwie... Die Augen werden nicht... Es ist keine Information da, die nicht da ist. Also du kannst nicht etwas abspeichern, was nicht da ist. Ja, okay. Und auf diese Art, also ist es halt, finde ich, also glaube ich, ist es schwierig. Sobald du in einem Raum bist, und dieser Raum, der ist schwerelos in dem Raum, das ist schwarz. Also dein Bewusstsein muss immer irgendwas noch haben, an das es sich klammern kann, woran es sich erinnern kann, oder du erinnerst dich einfach nicht daran. Und dann ist auch nicht die Vorstellung. Aber stell dir vor, wenn du unter Narkose bist. Das schon. Aber angenommen, ich würde in einem vollkommen schwarzen Raum aufwachen. Ja? Und ich bin da 10 Minuten lang wach. Okay? Und dann werde ich mal wie aus dem Raum rausgelassen oder whatever. Dann werde ich mich doch an die 10 Minuten erinnern. Würdest du glauben, dass du wach bist? Man würde vor allem vielleicht ein bisschen in Panik geraten, weil man keinen Halt hat. Aber im Endeffekt würde man ja schon wahrnehmen, was würde dich denn überhaupt dann überzeugen in dem Moment, dass du wach bist? Wenn du in diesem Raum bist. Und nichts wahrnimmst. Nichts wahrnimmst. Nicht mal, aber das ist die Frage, kannst du dich selbst wahrnehmen oder kannst du dich selbst nicht wahrnehmen? Ja, aber sobald du dich selber wieder wahrnimmst, nimmst du ja nimmst doch wieder was wahr. Ja. Achso, okay. Ist jetzt der Punkt, dass du deinen Körper wahrnimmst. Ja. Sonst würdest du deinen Körper nicht wahrnehmen. Also, um nichts wahrzunehmen, musst du deinen Körper nicht wahrnehmen und dann bist du gar nicht da. Ist das der Punkt? Ich hätte halt gedacht... Also wenn du nichts um dich herum wahrnehmen kannst und auch deinen Körper nicht wahrnehmen kannst, dann gibt es einfach nichts, was gespeichert werden kann. Und dann ist die Frage, was macht dein Bewusstsein dann? Ja. Und deine Erinnerung? Und wie geht dein Bewusstsein damit um, nichts wahrzunehmen? Und da ist so ein bisschen die Frage, kannst du das speichern als Erinnerung und kannst du dann sagen, diese Speicherung, diese Erinnerung, diese Wahrnehmung, das ist wahres Nichts? Aber an sich könnte man das schon sagen. Die Frage ist, kann man das... Vor allem, weil nichts kannst du ja nicht wahrnehmen. Weil du es nicht wahrnehmen kannst, kannst du es auch nicht vorstellen, nicht fassen, nicht da haben. Ja. Das ist so ein bisschen das Argument. Und wie nah kann ich dann rankommen? Angenommen, ich habe... In dem Nichts gibt es ja irgendwie auch keine Zeit. ja auch keinen Raum. Ja, aber das wäre nicht unbedingt. Nein, in dir selbst gibt es ja noch Wandel. Und solange es in dir selbst noch Wandel gibt, also Bewusstsein kann sich ja bewegen, sozusagen. Also in eine Richtung bewegen. Natürlich braucht Bewusstsein eigentlich Körper. Körperbewusstsein kann nicht getrennt sein. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, du hast einfach null Wahrnehmung. Keine Wahrnehmung von deinem Körper, aber Wahrnehmung von deinem Bewusstsein als solches. Verbunden mit deinem Unterbewusstsein irgendwie. Und das bewegt sich in eine gewisse Richtung. Also, Zeit. Also, letzten Endes, man nimmt dein Gehirn und dein Gehirn würde nicht spüren und man würde es von allem abkapseln, was dein Körper ist. Ja, das Nervensystem. Das Nervensystem abkapseln. Weil eigentlich brauchst du, glaube ich, auch das Nervensystem, um zu denken. Ja. Also, um so zu denken, wie du jetzt irgendwie denkst. Ist alles, was da als Grundlage dafür, dass du da bist. Und wie ist das, wie nah kann ich reinkommen? Also, ich verstehe es jetzt so, also die Anforderungen, was alles nicht da sein müsste, damit ich nichts wahrnehmen könnte, potenziell sind sehr hoch. Wie ist das denn? Und ich hätte dann nichts, was ich greifen kann, um es zu speichern. Was ist denn aber, wenn ich irgendwie ein Minimalsignal habe? Also keine Ahnung, ich habe nur so ein leichtes Kribbeln und ansonsten ist überhaupt nichts los. Dann ist alles, was du weißt, von der Situation kribbeln. Und ich würde nicht mitbekommen. Nicht nichts. Aber ich würde nicht mitbekommen, dass ganz viel anderes fehlt, sozusagen. Nee, ich nicht. Weil nur das Kribbeln da war. Doch, dann würde man ja schon merken, oder? Aber also jetzt nicht von wegen, du bist so geboren, also sondern du hast eine normale Historie und dann kommst du... Wenn ich meinen Körper noch wahrnehmen würde, dann würde ich schon merken, dass eine Abwesenheit von allem da ist. Nur ein Kribbeln da ist. Also dann muss nicht mal nur ein Kribbeln da sein. Wenn ich meinen Körper noch wahrnehme und dann auf einmal alles um mich herum ist, dann merke ich ja, okay, so war es noch nie. Auch wenn ich nichts merke. Und dann kann ich da wahrscheinlich auch dran zurückdenken. So. Da kann ich mich wohl dran erinnern dann. Ja, aber ich meine, das ist ja wieder nicht wirklich... Das ist halt so, als wäre man komplett betäubt. Warum ist es nicht wirklich nichts? Weil das Kribbeln ja immer noch da ist. Nee, es muss nicht mein Kribbeln da sein. Kann einfach... Nur dein Körper? Ja. Aber was spürst du denn in deinem Körper dann? In deinem Körper spürst du natürlich schon Sachen, aber außerhalb deines Körpers spürst du nichts. Aber, okay. Aber dein Körper ist ja nicht das Nichts. Also, es geht ja genau, ich glaube, da ist vielleicht auch ein bisschen der Punkt. Genau der Knackpunkt. Also, ich glaube, das ist auch, auf diese Art könnte man das Nichts wahrnehmen. Aber es wäre dann nicht mehr wirklich das Nichts. Weil es immer noch in der menschlichen Form ist. Und ich glaube, du würdest dann auch immer noch, wenn du in diesem Raum schwebst, schwerelos bist, nur wissen, dass etwas abwesend ist, aber nicht spüren, dass es abwesend ist. Du wirst es nur annähern können. Du könntest es in deinen Gedanken annähern, dass etwas nicht da ist. Aber das, wie gesagt, das Fehlen von Informationen, was auf sich zugeht, ist nicht... Also das ist ein bisschen die Sache, du spürst dann deine Haut. Ne? Und normalerweise, wenn wir sagen, der Wind jetzt hier, also ich spüre meine Haut und wenn der Wind kommt, dann spüre ich etwas auf meiner Haut. Und wie spürst du denn, wenn du nichts auf deiner Haut spürst? Ja, eben, genau. So merke ich, das versuche ich dir gerade aus. So merke ich, dass halt etwas da ist. So, und wenn jetzt dann spüre ich sozusagen nur noch meine Haut. Das ist so ein bisschen die Frage. Nur die Haut als Organismus auf die Art. Ja, Blut, wie es durchfließt. Was dann das unter der Haut ist. Ja, was unter der Haut ist. Aber auch ein bisschen, was auf der Haut ist. Also, wenn ich jetzt an die Meditation denke zum Beispiel, da spürt man ja schon etwas auf der Haut. Ich weiß ja, nicht. Auch Luft da. Sauerstoff. Es ist Luft da, es sind vielleicht irgendwelche Bakterien da. Irgendwelche Sachen, die sich halt bewegen. Ja. Die einfach klein sind und die gespürt werden können, zwar von den Nerven, aber nicht von, also die nicht gesehen werden. Aber das war wahrscheinlich wieder nicht nichts. Also das ist sicherlich nicht Dinge, nicht. Die man fühlt. Naja. Da werden, okay, das ist vielleicht auch so auf eine Art, wenn man ja so im Alltag lebt und du spürst ja nicht die ganze Zeit deinen ganzen Körper. Also auf eine gewisse Art und Weise spürst du vieles von deinem Körper nicht. Ja. Aber du erinnerst dich nicht daran, dass du es nicht spürst. Naja. Weil du es einfach nicht spürst. Weil das nicht spüren da die Abwesenheit von Wahrnehmung, von Aufmerksamkeit ist. Teilweise. Also ja, bestimmt spürt, bestimmt vielleicht unterbewusst oder so nimmt man es vielleicht wahr, aber... Unterbewusst. Aber man ist ja da. Aber ja. Vorstellung ist ja wahrscheinlich etwas, was man sich bewusst macht. Genau. Letzter Versuch, da hinzukommen. Mal schauen. Was wäre denn, wenn wir das einmal sozusagen switchen? Wir haben zwei Situationen. Eine Situation, ich wache auf. Ich spüre nur meinen Körper, so wie wir es besprochen haben. Du hast gesagt, das ist mir noch nicht nichts. Punkt. So, dann schlafe ich wieder ein. Ich wach später wieder auf. Ich habe die genau umgedrehte Situation. Ich spüre meinen Körper nicht. So, meinetwegen Nerven sind durchtrennt oder sonst was. Aber ich habe sozusagen die Wahrnehmung der Außenwelt. Hä? Wie? Du spürst deinen Körper nicht, aber du hast eine Wahrnehmung von der Außenwelt. Was auch immer das Körpergefühl war, was du vorher hattest. Vorher war die Situation, du bist in einem Raum, du hast keine Sinneswahrnehmung, es kommt einfach nichts bei dir an, kein okay. Input, ja. Aber du hast dieses Körpergefühl, von ja. dem du gesagt hast, das ist dann noch nicht nichts. Dein Körper. Das Körpergefühl ist Input von außen im Endeffekt. Ist es? Also, ja, also wenn du sagst, was ist, wenn ich meinen Körper nicht wahrnehme, aber die Welt um mich herum wahrnehme, das geht nicht. Weil ich würde sagen, dass du deinen Körper wahrnimmst, ist quasi das Gleiche, wie dass du die Welt um dich herum wahrnimmst. Also du nimmst deine Augen wahr und deine Augen sind verbunden. So als würdest du quasi so ein Bindeglied einfach rausnehmen. Aber das Bindeglied Körper rausnehmen von Wahrnehmung. Aber das Bindeglied Körper ist ein Teil davon. Also ich glaube, du kannst die Welt einfach nicht wahrnehmen ohne deinen Körper. Das ist ja der Punkt. Ja. Und deswegen zu sagen, ich kann meinen Körper nur wahrnehmen, aber außer du hast einen spirituellen... Wie? Außer du hast einen Geist. Du hast einen Heiligen Geist oder so. Nach dem Tod. Also, dann lebt deine Seele und egal. Ja. Da komme ich. Ja, natürlich. Aber du kannst ohne Körper existieren, aber das kann ein Mensch halt nicht. Zumindest nicht so, wie wir es uns jetzt vorstellen können. Mit Bewusstsein und dem ganzen Zeug. Ja. Ja, und auch so, wie wir es uns nicht vorstellen würden. Also, wir können eine umgedrehte Situation nicht erzeugen, sagt er. Also, auch wenn man versuchen würde, wie es ist, ein Stein zu sein. Da würde man alles in den Versuch, wie es sich anfühlt, ein Stein zu sein, regungslos, darin reinzulegen, was man bisher eine gewisse erfahren Form, hat. Aber ein Stein ohne Gefühle, kalt. Die Realität von einem Stein ist wahrscheinlich gar nicht so Realität. Stein nimmt halt nichts wahr. Genau. Hat auch kein Bewusstsein. Genau, das ist das Problem. Deswegen ja, die Grenzen sind halt unser Bewusstsein, also wie wir mit der Welt umgehen. Ja. Insofern kann man sich dann eben auch nicht die Unendlichkeit vorstellen. Da bin ich aber nicht so gespannt. Das klingt aber so, als hätte, wären wir jetzt doch da rausgekommen, dass man sich nichts vorstellen kann. Naja. Das kommt auch an, wie man nichts definiert. Außer man schreibt, ja. Schraubt den Anspruch, also sagen, so, man setzt den Anspruch so, dass man sagt, nichts ist die Abwesenheit von Input, sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ich mir sozusagen das Vakuum vorstelle und das ist eine schwarze Vorstellung, dann, wenn das zählt, dann kann ich mir nichts vorstellen. Dann kann ich mir wahrscheinlich auch Stille vorstellen, dann kann ich mir die Abwesenheit von Geruch vorstellen, da kann ich mir sozusagen einige Dinge vorstellen. Aber irgendwie, also in der Hinsicht, dass wir es ja definieren können, auf eine Art, dass Nichts die Abwesenheit von allem ist, muss ja auf eine bestimmte Art und Weise auch eine Vorstellung davon da sein, die eben aber begrenzt ist. Aber wir können es ja in Worte fassen. Also unsere Worte können... Schon allein deswegen ist es nicht nichts. Ja, aber also schon allein deswegen ist es eigentlich nichts. In dem Moment, in dem du sagst, man kann sich nichts vorstellen, nichts vorstellen, irrst du dich schon, weil du es benannt hast. Das kommt darauf an, ob Vorstellbarkeit und in Worte fassen das gleiche. Wenn wir Dinge in Worte fassen können, die wir uns nicht vorstellen können, dann... Es ist halt so ein bisschen, klar, man kann... Das große Dilemma, finde ich, für Menschen, dass halt die Sprache so ein bisschen... Ja, dass man da so eine Verbindung finden muss. Also, ja. Dass es einfach Sachen gibt, die man sich glaubt, vorstellen zu können und die man benennen kann, aber die dann nicht tatsächlich Teil der Realität sind. Das klingt ein bisschen so, als könnten wir Dinge in Worte fassen, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Und wenn das so ist, dann reicht der Umstand, dass wir über nichts sprechen können, sozusagen nicht aus, um zu wissen, dass wir es uns vorstellen. Vielleicht ist es eher so, dass Worte einfach nicht fein genug sind, um die Feinfühligkeit einer Realität darzuspiegeln und in dieser Hinsicht möglich machen, dass man über nichts spricht, obwohl man natürlich die Feinfühligkeit von nichts selber dann überhaupt nicht definiert. Aber, keine Ahnung. Gut. Okay. Haben wir das Ganze, glaube ich, abgeschlossen, oder? Ja. Super. Schön. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.